1. Nachtam Samuel gestorben war, versammelte sich ganz Israel, in gemeinsam zu betrauen und in bei seinem Haus in Ramah zu begraben, danach zog David weiter in die Wüste Maon. 2. In Maon lebte ein sehr wohlhabender Mann, der sein Geschäft in Carmel führte und über einen beachtlichen Besitz von 3000 Schafen sowie 1000 Ziegen verfügt, die Gerade Sharon ließ. 3. Dieser Mann heißt Nabal und gehort zum Geschlecht Calebs, doch waren seine Frau Abigail für ihren Verstand und ihre Schönheit bekannt war, galt er selbst als roh und bosartig. 4. Als David in der Wüste von Ufa, das Nabal mit der Schafschur beschäftigt war, so darin ein Gelegenheit, unterstützung zu bitten. 5. Sant zen young manner nach Carmel aus und wise sien, Nabal in seinem Namen freundlich zu grüßen. 6. Sie Sultan im Ausrichten, das und seine Familie sowie sein gesamter Besitz unter einem guten Sternstehen und in Frieden leben mogen. 7. David ließ in Wissen, das sein Herten warend ihre Zeit in Carmelstedt respektiert worden und durch Davids Mannerkinele verlust erlitten hatten. 8. Nabal kon sein eigen und Lut befragen dies zu bestätigen, weshalb David nun darum bat, seinen Mannen und diesem Festtag ein freiwillig gabe zu kommen zu lassen. 9. Die Boten Davids überbrachten die Nachricht genor wie befohlen und warteten anschließend auf ein Antwort des Hausherrn. 10. Nabal jedoch reagiert herablassend und fragte spottisch, where dieser David überhaupt sei, das hutsutig viel nekte gabe, die ihren Herren wegelaufen seien. 11. Weigert sich strikt, sein Brot, sein Wasser und das für sein Schere geschlachtet Fleisch und Lut zu geben, deren Herkunft nicht einmal kannte. 12. Daraufhin kehrten die Männer zu David zurück und berichteten im Ausfuhrlich über die Abfolge Reaction Nabals. 13. David befahl seinen Mannen sofort, ihr Schwerte umzugürten und zog mit etwa 400 bewaffneten aus, waren 200 Mann zur Bewachung des Gepäcks zurück blieben. 14. In der Zwischenzeit informiert eine der Nächte Abigail über den Vorfall und erklärt, dass David Boten geschickt habe, Nabal dies jedoch grob beleidigt habe. 15. Der Connect betonte, dass Davids Männer sie waren ihre gemeinsamen Zeit auf dem Feldstedt geschützt und niemals belastigt hatten. 16. Sie hatten Tag und Nacht wie ein schützend Mauer im die Hürden gestanden, solange dies in ihre nahe die Schaf hüten. 17. Forderte Abigail auf, schnell zu handeln, die dies Unheil über Nabal und sein ganzes Haus bereits beschlossen sei und man mit dem bosartigen Mann nicht vernünftig reden kann. 18. Abigail handelte unversuglich und bereitet 200 Brot, Wein, 5 zu bereitet Schaf, Gerostets Getreid soe Rosinen und Feigenkuchen vor, als auf Esel zu laden. 19. Sie wise ihr Dienerin, vorausugehen, warend sie ihnen folgen word, verschwieg ihrem Mann Nabal jedoch ihr Absicht. 20. Warend sie auf ihrem Esel einen Bergfad hinabrit, kammer David mit seinen Mannen entgegen, so dass sie direkt auf in traf. 21. David hat Kurt Suvor noch volle Zorn darüber nachgedacht, dass er Nabals Besitz in der Wüste volle umsonst beschützt hat, die dieser im Guts mit Bosem virgelt. 22. Hat sich geschworen, das Gott in Strafen soll, wenn er bis zum nächsten Morgen Orchnef einen einzigen Mannlichen Angehorigen Nabals am Leben ließ. 23. Sobald Abigail David saw, stieg sie schnell von ihrem Esel und warf sich voller Ehrfurcht vor ihm auf den Boden. 24. Sie batten instandig, die should all ein auf sie zu laden und fleht darum, das ihre Erklärung gehor schenken moge. 25. Sie bat David, den nichtswürdigen Nabal nicht ernst zu nehmen, da sein Name bereits sein Torheit ausdruck, und erklärt, dass sie die Boten selbst nicht gesehen habe. 26. Sie argumentiert, dass Gott David darver bewort habe, blutschelt auf sich zu laden und wünschte, dass sein Feinde so enden mogen wie der Torichte Nabal. 27. Zudem bat sie. In die mitgebrachten Gaben als Geschenk für die Männer anzunehmen, die im auf seinen Zügen folgten. 28. Abigail bat um Vergebung für ihr Vergehen und prophezeit David, das Gott im ein beständiges Haus born word, die er die Kampfer des Herrn führen kein unrechten im gefunden word. 29. Salty in gem and verfolgen, so word sein leben unter dem Schutz got sich herbewort bleiben, waren das leben seiner feinde yaus eine schlude weggeworfen word. 30. When Gottel sein Verheißungen erfüllt und David schließlich zum Fürsten über Israel eingesetzt habe, word dies Entscheidung nicht beruhen müssen. 31. Es soll ihm dann nicht zur Last fallen, das one grun blut vergossen oder sich selbst recht verschafft habe, sie bat in Zudem, an sie zu denken, wenn es ihm gut gehe. 32. David antwortet Abigail und preis den Gott Israels, der sie ihm an diesem Tag in Gegengeschicht hat, im Schlimmes zu verhindern. 33. Erlobte ihr Klugheiten dankt ihr dafür, dass sie in Devon abgeholten hat, dirt selbst justies ein schwer blutschuld auf sich zu laden. 34. Aversicheter feierlich, daus one schnells eingreifen bis zum Morgengrauen kein einziger Mann in Nabal's Haus überlebt hat. 35. David nahm ihr Geschenk dankbaren und schickte sie mit der Zusicherung nach Hause, dass ihr bitte respektieren und von seinem Rechplan absehen word. 36. Als Abigail heimkot, feiert Nabal gerade ein Königliches Fest, a war in bester Stimmung, aber ort schwer betrunken, weshalb sie im erstem nächsten Morgen davon erzählt. 37. Am Morgen, als Nabal wieder nüchtern war, berichtet sie im von den Ereignissen, woraufhin einen Schock erlitten wollig gelahmt wie ein Stein word. 38. Ungefahr sein Tage später griff Gott ein, und Nabal verstarben den folgen sein Zustands. 39. Als David vom Tod Nabals Erfer, dankte Gott dafür, dass sein Ere verteidigt und in vor einer bosen Tat bewahrt hat, daraufhin hielt Abigail's Handen. 40. Die Diener Davids reisten nach Carmel und überbrachten Abigail die Nachricht, dass David sie zu seiner Ehefrau nehmen will. 41. Sie reagiert mit großer Demut, vernet sich tief und erklärt sich bereit, David und seinen Dienern in aller Bescheidenheit zu dienen. 42. Eilig machte sie sich mit Fünf ihrer Dienerinnen auf den Weg, folgte den Boten Davids und word schließlich sein Frau. 43. Zuvor hat David bereits hinom aus Jezreel geheiratet, sodass nun beide Frauen und seine Seat wären. 44. Saul Jedoch hat sein Tochter Michal, die ursprünglich mit David verheiratet war, einem Mann namens Palti aus Galim gegeben.